Benim bir antrenman. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Ich bin dies habende Ast auf dieser Station. Yusuf ist mein Name und würde gerne mit Ihnen dieses Aufnahmegespräch führen. Nehmen Sie Okay. Platz, bitte. Ja, danke schön. Wie heißen Sie bitte? Ich heiße Anna Keller. Anna Keller, Doppel-N und Doppel Doppel-R, N ne? und Doppel L, genau. Anna Keller. Frau Keller, wie alt sind Sie? Ich bin 68 Jahre alt. 68. Und wann sind Sie genau geboren? Am 9.7.54. Gut. Wie groß sind Sie, Frau Keller? Oh, ich bin 1,68 Meter. 68. Und wie viel wiegen Sie? 79 Kilo. Sehr gut. Herr Keller, Frau. Entschuldigung, Frau Keller, was kann ich für Sie tun? Was führt Sie zu uns heute? Ja, ich habe solche Schmerzen hier oben im Bauch. Und ja, das hat vor einigen Tagen, hat sich, ja, eigentlich ist das schon eine ganze Weile so, dass ich immer mal so Schmerzen habe. Ich dachte ein bisschen Magenschmerzen. Aber jetzt ist es schlimmer geworden. Und seit 2 Tagen ist es also wirklich ganz schlimm. Und ich muss mich also schon übergeben zweimal. Und Einmal, ne? bitte? Einmal mussten Sie übergeben. Zweimal schon. Zweimal. Ja. Und da ist mir aufgefallen, dass das irgendwie so ein bisschen aussah, als ob da Blut drin wäre. Und da bin ich dann doch ein bisschen erschrocken. Dann habe ich gedacht, ich muss wohl doch mal in das Krankenhaus gehen. Ja, Sie haben sehr gut entschieden. Sie haben gesagt, dass seit 2 Tagen Ihre Schmerzen schlimmer geworden. Aber Ja. seit wann haben Sie diese Schmerzen? Ja, so ein Vom bisschen ist es eigentlich schon seit 2 Wochen. Dann habe ich gedacht, ich habe seit 2 Wochen. vielleicht ein bisschen was Verkehrtes gegessen oder so. Aber nein, es wurde gar nicht besser. Und jetzt ist es eben seit 2 Tagen richtig doll, die Schmerzen. Alles klar. So, wie können Sie die Schmerzen beschreiben? Was für ein Schmerz ist das? Ja, das Stechend, ist, ziehend naja, oder? stechend vielleicht nicht. Es ist eigentlich so ein ganz dumpfer Druck, als ob man da Ziegelsteine im Bauch hat. Dumpfer Schmerz. Wo genau sind die Schmerzen? Im Oberbauch, Also ganz oberhalb vom Oberbauch oder? Bauchnabel, ja? Oberhalb vom Bauchnabel. Ja, nicht auf der Magengrube. Bitte? Nicht auf Magengrube, sondern um die Nabel, ne? Na, ein bisschen höher, also oberhalb vom Nabel, würde ich sagen. Also nicht unten im Bauch, wo man so Darmbeschwerden hat, wenn man Blähungen hat oder Durchfall. So nicht, sondern eben weiter oben. Alles klar. Wie stark sind die Schmerzen, zum Beispiel, wenn Sie messen würden auf eine Schmerzskala von 1 bis 10, 1 für am leichtesten und 10 für am stärksten Schmerzen entspricht? Wo können Sie die Schmerzen Also einschätzen? die sind schon echt tüchtig, die Schmerzen. Ja, ich denke so, jetzt, weil als ich dann endlich gekommen bin, sind die bei 7. 7. Ist klar. Können Sie diese Schmerzen bis Ende unseres Gesprächs aushalten oder brauchen Nein, also ich kann das Sie schon ein aushalten. Schmerzmittel? Nein, ich kann das schon, ich habe Okay. das ja jetzt schon ein paar Tage und das Komische ist, wenn nachdem ich mich übergeben habe, ja, Ja. da werden die Schmerzen eigentlich ein bisschen besser. besser nach mit Erbrechen, ne? Ja, nach dem Erbrechen geht es ein bisschen besser. Aber deswegen kann ich jetzt ja nicht die ganze Zeit mich übergeben. Ja, Sie haben recht. Haben Sie etwas bemerkt, das die Schmerzen verursacht? Oder gibt es etwas, die Schmerzen lindert oder verschlechtert, außerhalb Erbrechen? Also ich würde sagen, wenn ich versuche, was zu essen, ne? Ich habe natürlich Hunger und will eigentlich irgendwas essen, aber wenn ich dann was esse, dann fängt es wieder an zu drücken, ne? Ja. Essen. Aber wenn Sie erbrechen, dann geht es besser. Ja, nach dem geht es dann für eine Weile wieder ein bisschen besser, ja. Wann war Ihr letzte Erbrechen? Mein letztes Erbrechen? Ja. Oder was haben Sie gefragt? Ja, genau. Ja. Sie haben war das zweimal heute Morgen? Heute Morgen. Heute Morgen. Und wie sieht der Erbrechen aus? Das Erbrochene, ja. Erbrochen, genau. Wie das so aussieht, also das kleingekaute Zeug, was man gegessen hat. Und dann dachte ich ja, das sieht so ein bisschen blutig aus. Ja, blutig und Essenreste. Hatten Sie früher solche Beschwerden oder ist das erstmal aufgetreten? Nee, das ist das erste Mal. Sind Ihre Schmerzen immer da oder sie kommen und wieder weg? Nee, also nicht so Wellen. Nee, sie werden eben nur beim Essen, dann wird es mit einmal schlimmer und ja. Ja, aber andauernd da. Die sind eigentlich dauernd da, ja. Ja. Alles klar. Und haben Sie bemerkt, dass Sie Herzrasen oder Herzklopfen gehabt? Ja, eigentlich, also nicht mehr als sonst, würde ich sagen. Oder haben Sie Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiß, solche Dinge haben Sie gemerkt? Ja, also was ich habe, das Einzige, was mir so aufgefallen ist, ich muss zurzeit immer so ein bisschen husten, aber da kommt gar nichts. Ne, das ist so ein trockener Husten. Und ja, mir ist halt schlecht. Ich habe zwar Hunger und denke, ich muss was essen, aber eigentlich Appetit habe ich nicht und mir ist so ein bisschen schlecht und ich fühle mich eben auch total schlapp. Fühlen Sie schlapp. Aber keine Fieber, ne? Sie haben so Fieber, also ich habe nicht gemessen, aber das ist mir jetzt eigentlich nicht aufgefallen. Aber in der Nacht, da haben Sie eigentlich recht. Also nachts habe ich jetzt die Tage schon ein bisschen geschwitzt, ja. Alles das habe ich aber irgendwie gar nicht so, ich dachte, das liegt an der neuen Winterdecke oder so, habe ich gar nicht so gemerkt. Aber es stimmt, ich schwitze nachts zurzeit, ja. Aber Ihr Appetit ist zurzeit gut, ne? Haben Sie... Nee, gar nicht. Also schmecken, ich habe Hunger. Ich habe das Gefühl, ich müsste was essen, weil der Magen leer ist, aber ich habe überhaupt gar keinen Appetit. Alles klar. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Eigentlich ist da nichts auffällig. Haben Sie Luftnot gehabt? Nee. Luftnot? Nee. Also ich muss zwar husten, aber dass ich jetzt das Gefühl habe, ich kriege keine Luft, nee, das habe ich nicht. Oder Brustschmerzen, Kopfschmerzen, Schwindel? Nee, das eigentlich nicht. Nee. Nee, mehr so, nur eigentlich diese Bauchschmerzen, diese heftigen. Alles klar. Haben Sie Schluckbeschwerden oder Sodbrennen? Nee, das habe ich eigentlich nicht. Dann gut. Frau Keller, jetzt möchte ich noch ein paar Fragen stellen, um ein umfassendes Bild Ihrer Krankengeschichte zu haben. Gibt es in Ihrem Vorgeschichte wichtige Krankheiten, von denen ich wissen sollte, oder leiden Sie unter einer chronischen Krankheit? Ich meine. Ja, also ich habe tatsächlich seit 10 Jahren so eine rheumatische Erkrankung, Arthritis, und da muss ich auch manchmal Medikamente einnehmen. Da kriege ich so, wie heißt denn das? Da kriege ich so Medikamente gegen die Entzündung, ne? Ja, und, wissen Sie den Namen? Ich habe so einen Zettel, was ich alles nehme. Dann habe ich noch Bluthochdruck. Ja, Bluthochdruck habe ich noch. Und da kriege ich seit 10 Jahren auch Tabletten. Und was ich nehme, das ist Captopril. Wie bitte? Ich nehme Captopril, ich weiß aber nicht, wofür das ist. Hm? Ja, wissen und dann Sie nehme auch ich, Dosis? Das ist Captopril 25 und dann nehme ich morgens und abends ein. Alles klar. Auch die beide, Sie seit 10 Jahren, ne? Ja, und das andere Medikament, das heißt Prednisolon. Ich glaube, das ist gegen diese Rheuma-Entzündung, ne? Ja, genau. Und die Dosis auch ähnlich? Das sind im Augenblick 15 Milligramm, dann nehme ich morgens eine. 15? Ja. Und dann nehme ich noch Diclofenac gegen die Rheuma-Schmerzen, ne? Ja. 50 Milligramm, dann nehme ich dreimal am Tag, also es sei denn, es geht mir nun super gut, dass ich gar keine Schmerzen habe. Wegen der Akustik, ich konnte nicht gut hören. Wie viel Milligramm haben Sie gesagt? 50. Sehr gut. Und sind Sie schon mal operiert worden, Frau Keller? Das muss ich überlegen. Nee, eigentlich habe ich noch keine Operation gehabt in meinem langen Leben. Nö, ist noch nichts gemacht. Oder waren Sie schon mal im Krankenhaus? Haben Sie einen Unfall gehabt? Nee. Das freut mich. Sind bei Ihnen eine Allergie oder Unverträglichkeit bekannt? Nee, also allergisch, soweit ich weiß, bin ich auf gar nichts. Keine. Sie sehen kerngesund aus. Ja. Ja, wobei mein Mann sagt, ich bin ein bisschen blass. Ja. Ja. Also er sagt, ich bin ein bisschen blass. Sie kennen mich ja nicht so gut, ja. Rauchen Sie, Frau Keller? Ja, seit 20 Jahren rauche ich. Und ja, so ein Päckchen am Tag ungefähr. Päckchen am Tag. Mhm. Ja, das ist ein bisschen, aber mehr, ne? Und trinken Sie auch Alkohol? Ja, also ein paar Mal in der Woche gönne ich mir abends ein Glas Wein zum Essen, je nachdem, oder wenn es was zu feiern gibt, ja. Jeden Abend, oder? Ja, so, ich würde sagen, so 3-4 Mal in der Woche abends trinken wir ein Glas Wein. Pro Woche? Ja. Okay, nehmen Sie bitte das nicht persönlich, das ist eine Routinefrage. Haben Sie oder hatten Sie Kontakt mit Drogen? Mit Drogen? Nein, mit Drogen habe ich nie irgendwas zu tun gehabt. Sind Sie vollständig geimpft gegen Kinderkrankheiten und auch Covid-19? Ja, also soviel ich weiß, habe ich alle notwendigen Impfungen immer bekommen, also auch Grippeimpfung und sowas. Und gegen Covid bin ich auch dreimal geimpft. Sehr gut. Frau Keller, wir sind fast fertig, aber jetzt möchte ich noch ein paar Fragen stellen über Ihre Familie und Ihr Sozialleben. Alles verständlich? Ja, klar. Sind Ihre Eltern noch am Leben? Meine Mutter lebt noch, mein Vater, der ist an einem Herzinfarkt gestorben. Und meine Mutter ist erstaunlich gesund, obwohl sie ja nun auch schon ganz schön alt ist. Obwohl, Sie ziemlich alt ist. aber sie ist gesund. Ja. Wann ist Ihr Vater gestorben ist? Wann ist Sie meinen, er wie alt gestorben? er war? Ja. Da war er 82. Alles klar. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester und einen Bruder. Und Sind Sie auch gesund? die sind beide auch gesund, ja. Mutters Gene. Ja, das freut mich auch. Wie Sie. Und sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, jawohl. Ja. Und leben Sie auch mit wem? Nochmal, was? Leben. Mit wem leben Sie zurzeit? Mit meinem Mann. Die Kinder sind schon groß, die sind aus dem Haus. Ah, sind Sie rausgeflogen, ne? Die Vögel Die Vögel sind rausgeflogen. ausgeflogen, genau, ja. Ja, die sind schon erwachsen, ne? Na. Und was machen Sie beruflich, Frau Keller? Oh, ich war mein Leben lang Hausfrau. Der Hausfrau. Haken ist, ich bin jetzt nicht in Rente, ich bin immer noch Hausfrau. Na. Gut. So, haben Sie in der letzten Zeit eine lange Reise gemacht oder waren Sie im Ausland? Nee, nee, nee, wir waren immer nur hier. So, Frau Keller, jetzt ich prüfe, ob ich alle wichtigen Informationen habe. Jetzt haben wir unser Gespräch beendet. Möchten Sie noch etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Ja, natürlich, was kann man jetzt denn untersuchen und was glauben Sie denn, was habe ich denn woher kommt das, dass es mir so schlecht geht und dass ich so Schmerzen habe? Ja, ich werde alles Sie erklären. Noch eine Frage. Haben Sie in der letzten Zeit ab oder zugenommen? Nee, leider nicht abgenommen. Ich wünschte mir ja manchmal, ne? Mit 79 Kilo bin ich ja gut dabei, aber ich habe nicht abgenommen, nein. Ihr Gewicht war stabil. Das ist stabil, ja. Gut. Und ha hatten Sie keine Probleme mit Ausscheidung und Aus? Leiden Sie nicht an Diarrhö, Durchfall oder Verstopfung? Ne, auch. Durchfall oder Verstopfung habe ich nicht, nee. Aber was mir aufgefallen ist, dass in der letzten Zeit der Stuhlgang, dass der so auffällig dunkel war. Stuhl war dunkel. Wie Teerstuhl sieht. Ja, vielleicht nicht ganz so dunkel, aber also schon dunkler als normal. Dunkler Stuhl. Seit wann haben Sie das gemerkt? Och, das habe ich jetzt eigentlich so seit ein paar Tagen bemerkt, seit es mir eigentlich so schlecht geht. Sie haben gesagt, dass Sie einige Schmerzmittel einnehmen, aber haben Sie auch einen Magenschutz dabei? Magenschutz nehme ich nicht, nö, nicht, dass ich wüsste. Alles klar. Frau Keller, ich habe einen Verdacht auf bei Ihnen Bauchspeicheldrüsenentzündung. Aber das bleibt natürlich nur ein Verdacht, bis weitere Untersuchungen abgeschlossen sind. Jetzt werde ich Sie körperlich untersuchen und werde ich bei Ihnen Blut abnehmen und eine Bauchultraschall verordnen. Dann sehen wir weiter, ne? Okay. Ja, das klingt ja, das klingt ja nach einem guten Plan. Und wie lange dauert das alles? Vielleicht müssen Sie bei uns bleiben für heute, bis damit wir gucken, ob alles mit Ihrem Körper in Ordnung ist. Na, das kann ich auch verstehen, ja. Ja, dann wir sehen uns gleich. Okay, wunderbar. Bis später. Bis später. Hat von Ihnen noch jemand Fragen? Ein paar kamen ja jetzt so auf schriftlichem Wege rein. Möchte sonst noch irgendjemand was wissen? Sind Ihre Kinder gesund? Bitte? Sind Ihre Kinder gesund? Ach so, ja. Ja, die Kinder sind gesund und schwindelig ist mir auch nicht, nein. Sie sagen Bescheid, wenn Sie soweit sind, dass Sie Arzt-Arzt-Gespräch machen können, ne? Nochmal bitte. Sie sind so nett und sagen Bescheid, wenn Sie das Arzt-Arzt-Gespräch machen können. Ja, genau. Das werde ich gleich Bescheid sagen. Können wir starten? Ja, können wir. Gut. Hallo, Frau Oberärztin. Ich möchte Hallo sagen mit einer Patientin. Ich bin neuer Kollege hier. Frau Keller, 68-jährige Patienten, heute kam zu uns mit Oberbauchschmerzen. Die Schmerzen sind seit 2 Wochen bestehen und Seit zwei Tagen sind sie schlimmer geworden. Des Weiteren beschreibt die Patientin die Schmerzen dumpf und residivierend. Die Schmerzintensität liegt bei 7 bis 7 von 10 auf einer Schmerzskala. Und die Schmerzen würden sich beim Essen verschlechtern und beim Erbrechen vermindern. Okay. Außerdem fühlt sich die Patientin ein bisschen schlapp. Diese Beschwerden sind erstmalig aufgetreten. Und außerdem berichtet die Patientin eine unproduktive Husten und als Begleitsymptome sagt sie Nachtschweiß und Inappetenz. Die gezielte Frage nach Tachykardie, Palpitation, Fieber, Dyspnoe, Dysphagie und Reflux wurden verneint. In der vegetativen Anamnese fanden sich Hämatemesis zweimal und sie habe auch bemerkt, dass ihre Stuhl ein bisschen dunkler ist. Und vor Erkrankungen leider sie seit 10 Jahren Rheumatoid Arthritis und arterielle Hypertonie. Dagegen nimmt sie Prednisolon 15 Milligramm einmal morgens, Captopril 25 Milligramm morgens und abends und Diclofenac 50 Milligramm dreimal. Sie nehme keinen Magenschutz dazu und sind bei ihr keine Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt. Sie raucht seit 20 Jahren eine Packung täglich, das beziehungsweise 20 Packung Years. Und sie trinkt Alkohol, sie trinkt ein Glas Wein, 3 bis 4 Mal pro Woche. Drogenkonsum wurde verneint. Sie ist 3-mal geimpft gegen Covid-19-Infektion und vollständig geimpft gegen Kinderkrankheiten und Grippeimpfung. In der Familienanamnese zeigt sich ihr Vater ist an Herzinfarkt im Alter von 82 gestorben. Ihre Mutter ist gesund. Sie hat 2 Geschwister, die auch gesund sind. Sie ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann zusammen. Hausfrau von Beruf und Reiseanamnese ist unauffällig. Aus den anamnestischen Angaben gehe ich von Verdacht auf akute Pankreatitis. Aber Differentialdiagnostisch? Differentialdiagnostisch kommen Ulcus ventriculi sowie Ösophagitis auch in Betracht. Zu weiterer Abklärung würde ich diese Maßnahmen empfehlen. Erstmal würde ich die Patienten natürlich ausführlich körperlich untersuchen. Worauf achten Sie dabei? Worauf achten Sie dabei? Beim körperlichen Untersuchung die Hautveränderungen vielleicht. Der Patient leider an sagt sie blass. Blässe? Blässe, was noch? Beim Palpation, ob es bei ihm eine Ascites gibt, vielleicht. Ah ja. Fluktuation. Und im Labor testen würde ich Blutbild, Entzündungsparametern, Herzenzymen, um einen Herzinfarkt auszuschließen, und Cholestaseparameter und Pankreasparameter überprüfen. Natürlich würde ich ein EKG durchführen. Und noch im Labor. Im Labor, was erwarten Sie denn im Blutbild? Im Blutbild, was sie beschrieben hat. Falls die Patient leidet an Anämie, dann können wir Hämoglobinabfall sehen dort. Genau. Und gut, also Sonographie, was gucken Sie in der Sonographie? Wonach schauen Sie? Ja, Abdomen-Sonographie würde ich durchführen. Und ob es eine Verdickung oder Entzündungszeichen im Bereich Oberbauch, im Epigastrichraum, verdickter Pankreas vielleicht. Und gegebenenfalls, wenn die Patient hat eine versteckte Blutung, dann könnte eine Gastroskopie erforderlich sein. Ah ja, genau. Und was würde man bei der Gastroskopie noch mitmachen gleich? Was meinen Sie? Was man würde ja nicht nur gucken, man würde ja nicht nur gucken. Ja, natürlich Proben entnehmen. Ja, genau, mit Biopsien, genau. Biopsie. Und sowohl diagnostisch als auch therapeutisch würde ich ein ERCP, die sogenannte endoskopisch retrograd Cholangiopankreatikographie, durchführen. Ah ja, okay. Damit, wenn es eine Verstopfung oder Verengung gibt, können wir die Gänge erweitern. Ah ja, okay. Was spricht denn Ihrer Meinung nach für die Pankreatitis? Für Pankreatitis, die Oberbauchschmerzen und die Beschwerden würden sich nach Erbrechen ändern. Okay, ja. Aber was ist denn typisch eigentlich für diese Pankreas oder Pankreatitis, für die Schmerzen? Was beschreiben Sie klassischerweise? Ja, immer? Normalerweise, wir erwarten von diesem Patienten ein gürtelförmige Oberbauchschmerzen. Hat sie das beschrieben? Ich werde das auch beim körperlichen Untersuchen bestätigen. Ah ja, okay, gut. Ja, sehr salomonisch, wunderbar. Okay, gut. Ja, gut. Gut, wenn es sich bestätigt, dass es eine Pankreatitis ist, gut, dann gucken Sie nach, machen Sie diese Gallengangdarstellung. Was würde man auf alle Fälle auch noch machen? Als therapeutisch, wenn mein Verdacht sich bestätigt, würde ich der Patientin Nahrungskarenz empfehlen. Und sofort eine Infusionstherapie anfangen bei ihr. Und Analgetikum ja, genau. geben. Ja, sie hat ja ordentliche Schmerzen. Ne? Ja, und noch ein als ERCP würde ich erfolgen. Ah ja, okay, gut. Gut. Ja, also tatsächlich war es nicht die Pankreatitis, sondern es war eine gastrointestinale Blutung. Ja, ja, es das ist war meine Verdachtsdiagnose, aber. Ja, genau. Also, ja, also Differentialdiagnose, ne? Also es war die Blutung, wofür natürlich das blutige Erbrechen und der dunkle Stuhl spricht. Ja. Ne? Denn das wäre ja bei der Pankreatitis nicht unbedingt zu erwarten. Ne? Und dann war hier als Nachfrage, wenn tatsächlich ein blutendes Ulkus besteht, was würde man dann auf alle Fälle noch im Magen testen? Hämo-Okkult-Test meinen Sie, oder? Nee. Was ist denn gerne ein Auslöser von Magenproblemen? Diese NSAA-Medikamente. Ach so, ja, das wäre natürlich die eine Geschichte, ja. Ist in Ihrem Fall natürlich hier durchaus gut möglich. Meinen Sie, ja, genau. Erreger? Ja, genau. Am meisten, ja, Helicobacter pylori. Genau. So, und wenn das positiv ist? Dann müssen wir eine Eradikationstherapie verschreiben für diese Patienten. Ja. Gibt es zwei übliche Schema dafür? Sehr gut, ja. Italienisch oder französisch Schema? Ja, beim ich merke schon, ich renne offene Türen ein, Sie wissen alles, ja. Okay. Ja, gut. Das war noch eine Nachfrage, die hier die Prüfer gestellt haben. Deswegen habe ich das nochmal nachgefragt. Ja, super, wunderbar. Ich denke, Sie haben eine sehr schöne Anamnese gemacht und auch eine sehr vollständige Wiedergabe und Bericht. Und also ich denke schon, dass das auch sprachlich, also ich würde jetzt nicht sagen absolut brillant, aber doch, also im sehr, sehr weit oberen Bereich und alles gut verständlich und eigentlich ohne irgendwelche sprachlichen Probleme. Ja? Und auch in dem Arztgespräch sind Sie ja, konnten Sie jede Frage eigentlich beantworten und konnten immer sagen, was die Patientin gesagt hat. Zahlen stimmten auch alle, das ist ja oft auch so eine Schwierigkeit. Also das war eine sehr, sehr schöne Vorstellung, würde ich sagen. Wann dürfen Sie zur Prüfung? Nächste Woche. Ja, okay, das läuft. Ja, das läuft. Ja, können Sie sehr entspannt hingehen. Ja. Wann ist Ihr Prüfungstag? In Hannover. Nee, wann? Wann? Nächsten Freitag. Nächsten Freitag. Gut. Also, dann werden wir mal kollektiv die Daumen drücken für Sie. Und danke. Ja, für heute würden wir uns dann verabschieden. Ich hatte das angekündigt, ich bin ja jetzt dann ein paar Tage im Urlaub. Ja, ich glaube bis 11. oder? Genau, genau. Also dann haben Sie Ihr Elend schon hinter sich. Ja. Und ich freue mich natürlich immer zu hören, was rausgekommen ist. Wenn Sie via Dr. Gündes mir Nachricht geben, freue ich mich. Ja, ja? Natürlich. Ich gerne okay. Einen Bescheid geben. Ja, und für alle anderen, wünsche ich eine gute Zeit, für Sie natürlich auch und für Sie aber ganz besonders gutes Gelingen bei der Prüfung. Und ja, wie danke. Gesagt, wir werden alle zusammen Daumen halten. Ne? Ja, ich gut. hoffe auch. Und vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Mühe. Ja, gerne. Viel Erfolg dann. Und für ja. heute schönen Abend. Ihnen allen schönen gutes Wochenende. Abend tschüss. Noch ein schönes Wochenende auch. Danke, tschüss, ciao. Tschüss.